Oh shit, schon wieder eine nervige Jobquest. Oh shit, schon wieder eine nervige Jobquest. Ach komm, so schwer ist das nicht. Man kann fast alle Quests irgendwie umgehen. Zum Beispiel die Alchemist-Quest. Gebe einfach nur ein bestimmtes Item ab, du bist Alchemist. Bei der Assassin-Quest. Du musst die Frage nicht beantworten. Wenn ich Priester werden möchte, dann nimmst du einen anderen Priester mit, der für dich die Monster verkloppt. Das geht. Ja, das geht. Ragdorg ist cool. Wow, das geht? Nice. Ja, dann los. Dein Priestfreund, der für dich im Questraum die Monster killen soll, muss nur im Inventar ein Rosary haben. Gibt es beim NPC in der Kirche. Alles klar, Chef. Sag mal, was mache ich denn, wenn ich nicht rechnen kann? Ich bin ein Analphabet, stehe im Novizencenter und soll eine Rechenaufgabe lösen. Was ist 1 plus 1? Dann fragst du einfach deine Alexa. Die weiß das. Alexa, was ist 1 plus 1? 4987. Ist das richtig? Ich glaube nicht. Leck mich am Arsch. War nur ein Scherz.